Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und David, wir können uns glücklich schätzen, dass dieser Podcast noch nicht gelöscht wurde. Weil? Artikel 13, David, hast du es nicht gehört? Alles wird gelöscht. Das Internet, Spotify wird gelöscht, iTunes wird gelöscht, Soundcloud wird gelöscht. Ja. Nee, Reddit? Noch nie gehört. Also wir haben zwar schon im Juni, Juli, August und September drüber gesprochen. Was? Unter anderem mit Timo Wölken, dem Europaparlamentsabgeordneten. Nein. Ich weiß, das kommt auch dir sehr spanisch vor. Auch ich höre es jetzt quasi nach 6 Monaten zum ersten Mal. Aber nachdem jetzt die YouTube-Frau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Susan Wojcicki? Die Superchefin. Nachdem die gesagt hat, Hilfe, und dann ein Video viral gegangen ist, haben sich alle anderen gedacht, Moment, da kann man mit einem Hype Klicks verdienen, da machen wir mit. Und dann war auch plötzlich jeder da, darüber reden wir gleich. Außerdem hat Robin ein Video dazu gemacht, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Wir reden nochmal über Montana Black, machen wir gleich. Wir reden auch mal über Gaming heute, die BlizzCon war nämlich, und Trump. Trump und Oliver Pollack und ja. Zwei Figuren, die man gerne auch miteinander in den Topf werfen kann. Kommen wir am besten zu Montana Black. Da hat sich letzte Woche noch mal ein bisschen was getan. Wir haben von euch ganz viele Zuschriften bekommen. Leute, die sich ein bisschen mit Steuerrecht auskennen. Mhm. Leute, die im Casino arbeiten. Also aus allen Ecken. Wir haben Leute, die sich mit Rechtsfragen besser auskennen. Ja. Und ehrlich gesagt, müsste man da fast noch mal ein zweites Video zu machen. Eigentlich schon, denn er selber hat ja dann auch noch ein Statement-Video dazu gemacht. Und sehr lange in einem Auto einfach quasi genau das gesagt, was er vorher schon gesagt hat, nämlich, dass er sich selbst nicht in der Verantwortung sieht, dass er es weitermachen will und dass es ihm leid tut, in Anführungszeichen, das sagt er nicht, dass er eine Straftat eventuell begangen hat. Nee, das sagt er nicht. Er sagt, weil er sich nicht informiert hat. Er regt sich drüber auf. Er sagt sogar explizit, die Rechtslage, da kann man mal wieder sehen, wie doof die Gesetze in Deutschland sind. Ja, stimmt, das sagt er genau so. Das, und ich dachte mir in dem Moment wirklich so, also was, spätestens jetzt hätte man noch sagen können, hey Leute, ich habe was Blödes gemacht, auch wenn ich es nicht verstehe, habe ich offenbar was gemacht, was nicht rechtens ist. Aber nee, er redet dagegen, weiter dagegen, und so wie es auch aussieht, hat das keinerlei Konsequenzen. Ja, interessanterweise geht er aber nicht auf eine Sache ein, nämlich auf die Werbung. Er geht nur darauf ein, auf das Casino-Streamen an sich und dass das ja angeblich illegal ist und dann wieder auch nicht. Sondern zur Werbung sagt er gar nichts. Und Motherboard, also das Magazin von der Vice, die haben nach meinem Video jetzt nochmal nachgefasst und haben nochmal nachgefragt bei den Landesmedienanstalten, und die haben tatsächlich das Verfahren eingestellt, weil er seine Videos gelöscht hat. Also da kriegt er nicht auf den Sack, aber da haben die Landesmedienanstalten auch Motherboard nochmal schriftlich bestätigt, dass das in ihren Augen potenziell eine Straftat darstellt. Und ich habe jetzt auf Twitter, hatte jemand geschrieben, dass die Staatsanwaltschaft da ermitteln muss, und Motherboard hat wohl auch eine Sache gemacht, die ich mich gar nicht getraut habe, weil es mir auch gar nicht darum ging. E-Mail angezeigt? Nee, aber die haben bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt. Und laut dem, was ich auf Twitter gelesen habe, muss die Staatsanwaltschaft dann dem Ganzen nachgehen, sobald sie davon informiert wurde. Und das wurde sie ja eigentlich schon durch die Anfrage. Du musst ihn nicht anzeigen, damit die Staatsanwaltschaft trotzdem aktiv wird? Das klingt, ich weiß nicht, musst du einen Mord anzeigen, damit die Polizei den Mörder sucht, sozusagen? Also manche Straftaten müssen vielleicht gar nicht angezeigt werden. Aber das sind ja dann, ich glaube, das wird ja nochmal Strafrecht und Zivilstrafrecht oder so unterschieden. Und das nur das eine, da wird man dann aktiv, wenn jemand anders den anderen anzeigt. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben da keine Ahnung. Ne? Also, aber auf jeden Fall, also es hört sich so an, als könnte noch was passieren. Auch die ganzen Steuerleute haben ja noch mal was dazu gesagt. Und also selbst wenn nicht, ist es trotzdem eine gute Sache, dass man es mal angesprochen hat. Er sieht das weiterhin so, das sagt er auch in seinem Video, diese angeblichen YouTube-Ehrenmänner, also er meint dich. Ich bin ein Ehrenmann. Die sollen doch mal die Schnauze halten. Ich würde mir wünschen, dass er mal häufiger die Schnauze hält. Und vielleicht gibt es ja mal jemanden, der eben das Maul auch stopft. Ja. Auf der anderen Seite wünsche ich ihm auch, dass er mal klarkommt und seine Sucht vielleicht in den Griff bekommt. Denn das Geld fließt vielleicht nicht ewig. Denn wenn du nichts mehr kannst als arbeitslos sein und ansonsten Call of Duty spielen, dann solltest du vielleicht überlegen, ob das dieser YouTube- oder Streaming-Ding, das kannst du nicht mehr mit 40 oder 50 machen. Dann hat er vielleicht genug verdient. Wenn er es spart und nicht im Casino verzockt. Ich würde es ihm wünschen. Wirkt er wie jemand, der spart? Ich muss mal ganz offen sagen. Ja, er sagt tatsächlich, dass er das Geld, was er aus Merch verdient und auch, glaube ich, aus einer anderen Einkommensquelle, das rührt er gar nicht an. Das bleibt einfach auf dem Konto liegen. Ich habe mich mit ihm selber unterhalten nochmal. Auf Twitter. Über Direct Messages. Er hat mir geschrieben und hat mir seine Nummer geschickt und meinte so, hey, beim nächsten Mal klär es einfach direkt mit mir. Und die Unterhaltung war tatsächlich ganz ganz zivilisiert und nett. Also er hat auch wieder quasi gesagt so, hey, sorry, ich habe es einfach nicht gewusst, sozusagen wegen der Gesetzeslage, war nicht meine Absicht. Und ja, ich habe ihm dann nochmal meine Position dargestellt, dass wir uns da, glaube ich, moralisch nicht einig werden. Und darauf hat er sich dann nicht mehr gemeldet. Aber naja, es gibt einen anderen YouTuber, bei dem hat das Gesetz tatsächlich zugeschlagen. Und da haben wir auch schon drüber geredet, auch ein Update, nämlich Leon Mascher. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es da an mehreren Fällen tatsächlich Gerichtssituationen gab, wo er vorgeladen war und dann aber nicht erschienen ist. Und dann verdonnert wurde auch zu einer Strafe, die, glaube ich, 35.000 Euro waren. Er ist jetzt tatsächlich zu dem Gerichtstermin erschienen und diese Strafe wurde gesenkt auf 25.000 Euro. Die muss er jetzt zahlen. Und das, finde ich, ist einfach das Lustige an diesem ganzen Fall. Er hat dem Gericht dann versprochen, dass er für 6 Monate keine Pranks macht und Dinge, die eventuell strafbar sein könnte. Der Kanal kannst du einstellen für die 6 Monate. Er macht jetzt nur noch Musik. Ah, ja. Meinte zumindest, glaube ich, sein Verteidiger. Daraufhin hat das Gericht gesagt, ja cool, 6 Monate keine Straftaten begehen, das finden wir einen guten Kompromiss. Und dann hat die Staatsanwältin wohl gesagt, ich hoffe, dann kommt aber kein Video nach 6 Monaten, endlich wieder Pranks. Ja, natürlich wird das kommen. Natürlich, also ich fand's einfach so lustig. Er wird dann halt nur versuchen, da nochmal genauer drauf zu achten, würde ich vermuten, weil den Stress gibt er sich nicht. Es ist halt trotzdem interessant, ich glaube, das ist ja jetzt so ein Fall gewesen. War das nicht so, dass er in Berufung gegangen ist bezüglich eines Urteils oder war das jetzt die Verurteilung, wo er... Ich glaube, er wurde ja schon auf die 36, 35.000 Euro wurden ja schon aufgebrummt und da ist er einfach nicht erschienen und ich denke, wahrscheinlich ist er dann jetzt in Berufung gegangen und hat gesagt, nochmal, oder es war jetzt einfach der Gerichtstermin, wurde halt auf jeden Fall vertagt oder so, aber er ist zumindest jetzt aufgetaucht. Ja, kannst du auf YouTube machen, was du willst und dann hast du nicht mehr Strafen zu befürchten. Das finde ich doch eine tolle Sache. Vor allem 25.000 Euro, das verdient er doch locker mit einem Video oder mit dieser komische Song von ihm, der läuft doch im Radio rauf und runter gerade. Welcher? Dieses Copacabana. Der Scheiß? Der ist doch schon super ewig erfolgreich alt. Gewesen. Ah. Der ist richtig durchs Deck gegangen. Der war in den Spotify-Trends ganz oben. Den habe ich mehrfach random, weißt du, steigst in ein Taxi ein, läuft der im Radio. Dann war ich an so einem Streetfood-Ding und da lief der in dem Streetfood-Truck und so. Ne? Also das ist direkt das Essen so verwelkt. Direkt weggegangen. Bei Montana Black ist ja auch noch was passiert. Da hat YouTube ja jetzt auch seinen Casino-Kanal freigeschaltet. Ja, weil ich hab gedacht, ey, YouTube ist ganz korrekt, die löschen dieses Ding ganz, ganz normal. Dann habe ich bei YouTube angefragt und die hatten sich dann erst nach dem Upload des Videos gemeldet und hatten mir einen Link geschickt, in dem halt drin steht, dass Online-Casino verboten ist, wenn du darauf verlinkst. Ach so. Solange du nicht darauf verlinkst, darfst du es machen. Und deswegen darf es jetzt wieder machen, darf halt nur keine Werbelinks zu seiner Casino-Seite machen, aber den Werbelink hat er ja wohl gar nicht mehr. Das heißt, YouTube macht das ja generell sehr gerne, weil sie eigentlich nicht von der Plattform weglinken wollten. Das heißt, sie sind sowieso total restriktiv bei so Sachen, die nach außen linken. Ja. Da geht es ihnen, glaube ich, gar nicht um das Glücksspiel an sich. Ach, schön. Also ja, und auch generell um Werbung. Also sie wollen halt einfach, dass wenn Leute Werbung machen für Glücksspielseiten, das ist nämlich auch eine Sache, die bei mir passiert ist, unter meinem Video, obwohl ich keinen Titel, keine Beschreibung und kein Wort in den Text hatte, was irgendwie auf Casino oder Glücksspiel hindeutet. Meine erste Vermutung war, dass vielleicht die Casino-Firmen schon klug genug waren, einfach auf den Namen Montana Black Werbung zu schalten, weil sie wussten, dass seine Fans damit dem Thema konfrontiert sind. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass die Werbung inzwischen basierend auf den automatisch generierten Untertiteln getargetet wird. Und da habe ich natürlich ganz oft Casino und Glücksspiel gesagt. Und deswegen war unter meinem Video nur Werbung für Glücksspielseiten, die natürlich dann ohne Echtgeld waren, also legale Seiten. Aber auch da hat YouTube dann kein Problem mit, sondern nur, wenn man selber dafür Werbung macht. Ich würde mir einen Kanal wünschen, wo all diese schönen YouTuber zusammenkommen und russisch Roulette gegeneinander spielen. Das wird auch toll. Und da hat auch Solmecke auch ein Video zu gemacht. Solmecke hat ein Video gemacht, darf man russisch Roulette spielen? Da hab ich's mir nicht angeguckt. Was? Ja. Ob es erlaubt ist, dass du es darfst. Also wenn jemand dabei stirbt, bist du dann haftbar? Oder wenn du selber stirbst? Oder ist, ne, also darfst du es machen? Ja, darfst du, dann würde ich eher sagen, nicht. Weil die Leute schießen ja auf sich selbst. Also, naja. Ja, aber ich glaube, du bist dann, weil du ja der Gefahr bewusst bist. Okay, wir wissen es eh nicht. Guckt euch das Video an. Ich habe es nur auf meiner Startseite angezeigt. Ich habe noch nicht drauf geklickt. Wir reden mal über eine andere Sache, die mich total aufgeregt hat diese Woche. Die letzten Male haben wir immer nur Sachen, wo du den Hals bekommst. Jetzt habe ich meinen Hals bekommen und zwar habe ich das, ist jetzt ein bisschen älter schon, da geht es um diese Antisemitismus-Vorwürfe gegenüber Jan Böhmermann und diese Woche hatten dann mehrere Magazine, unter anderem Die Welt, in der ist das so ein bisschen hochgeköchelt, hatten dann darüber berichtet, dass Jan Böhmermann sich nicht entschuldigt hat. Was ist passiert? Oliver Polak, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein Typ, also sehr, sehr füllig, seit Jahren im Fernsehen wird er so durchgereicht, würde gerne erfolgreich sein, ist es aber nicht. Hatte er nicht auch diese ProSieben-Sendung Gast oder Spast? Ja, ja, genau. Und also es ist einer, der in den letzten Jahren immer mehr dadurch auffällt, dass er immer krassere Witze macht, Kinder ficken, generell ficken, ich bin dick, ich schwitze viel, ich bin Jude. Also sowieso, Jude sein ist seine einzige Pointe, kann man annehmen. Und er ist mehrfach aufgefallen, weil dann irgendwelche Nazi-Sachen von ihm kamen. Einmal hat er, einmal hat er im Fernsehen Lothar Matthäus als dämlichen Vollspasti beschimpft und so. Also er ist auch einer, der vor Beleidigungen dann im Fernsehen nicht zurückschreckt. Und ist immer krass und will immer edgy sein. Also quasi YouTube in Form eines Comedians. Genau, also so ein richtig räudiger Typ. Ich habe neulich erst wieder ein Video von dem, ist mir reingespült worden bei Facebook, Nightwatch, da ist er aufgetreten. Und die ersten 3 Minuten bestehen daraus, ich bin Jude, ich stinke, ich schwitze, ich ficke. Und das war's. Ja? Und dann kommt dieser Typ dann mit seiner riesen Plauze da raus, hat noch so ein bisschen Schweinespeck an der Backe, also macht doch riesig, schmatzt noch so ein bisschen. Und ich finde so dieses ganze Auftreten sehr, sehr unangenehm, ja. Aber das ist mein persönliches Empfinden. Ja. Aber das nur zu der Persona. Und er hat ein Buch veröffentlicht. Und in diesem Buch geht es darum, dass er immer nur aufs Jüdischsein reduziert wird. Was eigentlich schon eine Pointe an sich ist. So, ne? Nachdem du die ganzen Jahre nichts anderes machst als Gags darüber, weil ich Jude bin, so fangen sogar, ich glaube, ein Programm von ihm hieß sogar, nur weil ich Jude bin. Und sein Buch, um das es jetzt in diesem Skandal ging, heißt ja auch irgendwie gegen Judenhass oder sowas. Genau. Ja. Und pünktlich zu diesem Buch hat er dann darin ein paar Episoden bekannt gegeben und eine davon handelt, dass 3 Comedians, mit denen er auf der Bühne steht, ihn quasi beleidigen bzw. Von der Bühne jagen würden. Und mit dem Desinfizierspray danach sich danach säubern. Die Hände abwischen und sagen so, hier, du Jude. Mhm. Und Stefan Niggemeier hat dann, gerade Stefan Niggemeier, habe ich mir gedacht, so, weil der ja eigentlich als Medienjournalist eigentlich auf der Seite derjenigen stehen sollte, die da ein bisschen mitdenken, hat dann, ich glaube, in der Welt aufgedeckt. Der Freitag war es. Der Freitag? Hm. Hat dann aufgedeckt darin, weil er war dazu gegen und hat dann gesagt, so, weil Oliver Polak hat in seinem Buch keine Namen genannt und der hat dann aufgedeckt, dass es sich dabei um Jan Böhmermann, Serdar Somuncuoğlu und Glashäufer Umlauf handelt. Und dann hat die Presse sich draufgestürzt und hat die Welt unter anderem und diese Woche die Vice. Mhm. Und dann bin ich auf Twitter mit der Redakteurin von The Vice aneinander geraten, weil ich halt gesagt habe, so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Polak inszeniert sich seit Jahren selbst, jetzt pünktlich zum Buch, macht ja dann eine Story draus und ihr macht da jetzt so ein Schmierentheater draus. Und sie hatte gar nicht verstanden, was man von ihr wolle, weil dieser Artikel war, wie viele andere Artikel auch, ganz klar gegen Böhmermann. Das ist halt so, das Hip-Thema ist es schon seit Monaten ja im Grunde. Wenn irgendwas ist, dann arbeitet man sich an Jan Böhmermann ab, weil das gerade Klicks bringt und weil das halt auch irgendwie so in die allgemeine Stimmung hineinpasst. Und da aber ist das nicht generell so ein Phänomen? Also das, ich sehe das tatsächlich auf Reddit immer mal wieder, das ist so ein Running-Gag da irgendwie, dass man einen Star richtig geil findet. Also zum Beispiel Jennifer Lawrence war das lange Zeit, wo Leute halt sie hart gefeiert haben für alles, was sie gemacht hat und sie einfach wunderschön fanden, wunderschön, also talentiert fanden und auch super lustig und super intelligent in Interviews und quasi jedes Video von ihr, jedes Foto ist bei Reddit auf die Frontpage gekommen. Jedes Foto. Wirklich. Also, ne, und dann hast du das Happening mitbekommen damals? Genau, und dann passieren aber solche Sachen oder dann war irgendwie, dass sie sich zum Umweltschutz eingesetzt hat, aber ein Privatjet fliegt und keine Ahnung was. Und dann irgendwann ist diese Popularität so groß, dass sie irgendwann so knickt und in die komplett gegenteilige Richtung umschwingt. Das sieht man, finde ich, ganz oft bei Stars. Es gibt ganz wenige Leute, ich würde mal sagen, zum Beispiel Will Smith ist einer davon, die es wirklich über Jahrzehnte geschafft haben, super clean und super beliebt zu bleiben. Natürlich mit wechselnder Höhe an Erfolg, aber oder so jemand wie Tom Cruise zum Beispiel, der mit Scientology ja ein riesiges Problem hat, aber der trotzdem immer wieder gelobt wird dafür, wie professionell er ist am Set und so weiter. Und du hast so Promis, die das schaffen. Aber bei ganz vielen Promis du hast so einen Zenit und wenn der überschritten ist, dann stürzen sich alle auf dich wie die Geier, weil sie es auch irgendwie geil finden, diesen Typen mit der weißen Weste jetzt zu zerrupfen. Ich sehe das ja selbst im kleinen Rahmen bei uns, wie oft ich schon Kommentare bekommen habe, wenn ich zum Beispiel, ne, ich mache ja seit Jahren das, was ich heute mache, mich quasi auch öffentlich immer wieder einsetzen dafür, wie jetzt in dem Fall bei der Weiß, habe ich die angeschrieben, habe mit denen diskutiert auf Twitter. Und ich hatte bei vielen Themen immer wieder Leute, die geschrieben haben, oh, früher konnte ich dich noch leiden, aber jetzt, du hast dich so verändert. Und ich dachte, nee, nicht ich habe mich verändert. Ich bin immer noch derselbe wie vor 5 Jahren, als ich Behind Bish geschaut habe. Wir haben natürlich andere Videos gemacht, aber so die meine Prinzipien haben sich ja nicht gewandelt. Mhm. Aber die Leute verändern sich. Und ich glaube auch so der Geschmack verändert sich. Und ich glaube, irgendwann ist so der Punkt erreicht, wo du sagst so, oh, der Typ steht für Dinge ein und dann am nächsten Tag wachst du auf und dann nervt es dich, dass der Typ immer den White Knight spielen will. Und so hast du es halt bei Leuten, bei mir ist es zum Beispiel bei The Rock so, den ich überhaupt nicht mehr ertragen kann, wenn du dem auf Instagram folgst. Jeden Tag postet er da wie Bilder. Er ist mit einem Euro, mit 7 Bucks, sagt er immer, mit $7 ist er damals gestartet und er hat es von ganz unten. Und jedes Bild ist mit der Unterschrift, er ist der hardest working man in the room. Also ist immer so eine Grundarroganz und so eine geheuchelte Humbleness, dass er wäre ja trotzdem immer noch down to earth. Das hat man schon der Jenny from the Blocks nicht abgenommen damals und das finde ich auch schwierig. So kann sich das auch wandeln und ich bin da selber vor nicht gefeit. Aber bei Böhmermann, da waren ja zum Beispiel ganz viele, die geschrieben hatten, auch auf Twitter, auch auf mein Posting hin, ja, der Böhmermann wäre ja selber immer einer, der alle, ne, also so wie man auch bei Max und mir auch sagt, so, wenn du andere kritisierst, du kritisierst dann, andere immer, also kann man dich auch kritisieren. Kann man, wenn es fundiert ist. Ja, wenn es fundiert ist. Und deswegen würde ich jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema, denn was ist denn die Situation darin? Also zum einen hat er das ja schon so vage in seinem Buch angedeutet, dass es offensichtlich war gleichzeitig, dass es aufgedeckt wird und dass die Leute ja auch, also es schürt genug Neugier und macht es nicht mysteriös genug, dass es sofort rausfinden kann. Das ist, er wäscht seine Hände in Unschuld und sagt so, ne, ich habe ja keinen Namen genannt, das hat zum Beispiel auch die Weiss gesagt und dann meinte ich so, wenn du dich hinstellst und sagst so, da haben diese Personen Und du lieferst so viele Einzeldetails, dass es halt so leicht herauszufinden. Also wenn es dir wirklich darum ginge, die Personen zu schützen, weil es ja eigentlich gar nicht so, ne, weil es unkollegial auch ist. Mhm. Also denn das ist eine Sache, die Serdar Somuncu hinterher auch aufgedeckt hat und auch Böhmermann in seinem Podcast Fest und Flauschig, dem einzigen anderen, vielleicht noch neben der Sprechstunde, Podcast, den man sich anhören kann. Ich war übrigens zu Gast bei die Vaterfreunden. Den kann man sich dritten anhören. Podcast, vierten Podcast, den man sich anhören kann. Worüber habt ihr geredet? Darüber, wie Kinder das Leben verändern, uns besser machen und das Leben verändern. Genau. Ja, da ist es jedenfalls so, dass dass auch da Böhmermann gesagt hat, dass sie zu viert, also dass 4 Komiker zusammengekommen sind und Oliver Polak war einer davon und die haben festgelegt, wir machen diesen Sketch so. Und Oliver Polak hatte mehrere Tage Zeit, um sich zu überlegen, nee, ach, das ist ja eigentlich, reduziert mich das auf mein Jüdischsein. Und als es der Sketch dann hinterher sogar nochmal auf DVD gebrannt wurde und verkauft wurde, hätte er auch nochmal einschreiten können, weil das Recht hatte er dazu. Und jetzt quasi so unkollegial die Kollegen zu denunzieren, weil es gerade in die Agenda seines Buches passt und er sowieso irrelevant ist und sich da wieder ins Gespräch bringen will. So wirkt es auf jeden Fall. Ist richtig räudig. Ja. So wirkt es nicht, so ist es. So, also das passt zu diesem Typen und Serdar Somuncu, der ihn ja nun auch kennt, hat da ein paar Einblicke genannt. Auf seiner Website kann man sich das ansehen. Ich hatte den auch bei Twitter geteilt. Patreon, genau. Auch auf der Website hat er es auch geteilt. Ah, okay. Da finde ich schon, kann man auch die andere Seite mal beleuchten. Das machen zu wenige Magazine und ich finde es halt so schade, dass sich gerade die Presse immer wieder irgendwie einschießt. Und dann, bei der Weiß war das auch so, weil ich so meinte, wo ist denn euer journalistischer Ethos, dazu sagen, ne, wenn sie schrieb mir dann, naja, wir waren ja damals nicht dabei bei diesem Gespräch. Okay. Ach so, okay, aber du warst bei allen anderen dabei. Da habe ich ein anderes Argument. Ich kenne jemanden sehr, sehr gut, der zumindest bei dieser Aufführung dabei war. Ja. Und mir erzählt hat, dass das, obwohl das jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, aber trotzdem in diesem Moment in keinster Weise so in Erinnerung war. Im Gegenteil, als ich darauf angesprochen habe, so, hey, das ist doch dieses Event da. Ich so, das ist das Event und darum geht's, um den Sketch. Mhm. Und wenn man Serdar Somuncu und Jan Böhmermann und auch Klaas kennt, als Comedians und die Art und Weise, wie sie Humor machen und wie sie mit Themen umgehen und auch generell als Menschen, wofür sie sich politisch einsetzen. Ja, ja. Heißt natürlich nicht, dass man unfehlbar ist und dass man nicht trotzdem irgendeinen Kommentar machen kann, der unangebracht ist. Aber ich würde trotzdem jemanden, selbst wenn du einen schlechten Witz machst, der vielleicht eine rassistische oder keine Ahnung, homophobe, judenfeindliche Konnotation hat, genau. Selbst dann sozusagen heißt das ja nicht, dass dieser Mensch dann auch so ist. Nee, erstmal das, also das muss man dazu sagen, Oliver Polak hat nicht selbst gesagt, dass sie antisemitisch sind, aber er macht diesen, ne, also das ist auch wieder das. Naja, in einem Buch, nicht, das heißt ja, irgendwie. Er sagt Judenhass, es nicht, diesen Umkehrschluss macht dann aber die Presse draus und er hat einfach die Vorlage geliefert, ne? Und ja. Auch da muss man dann wiederum sagen, wer die ganze Zeit derbe Scheiße absondert, und dann sich ins Höschen macht, weil er derbe Scheiße auf einmal nicht mehr ab kann, der soll sich bitte vergraben gehen. Ich finde ja. Sowas ganz, ganz unlauter, so eine Art und Weise. Und ist für mich dann einfach so ein Punkt, wo ich nicht dahinter stehe. Ich finde es halt kacke von den Magazinen, die da wieder also ein krasses Schmierentheater draus machen. Mhm. Ich finde es kacke von dem Typen. Und ich finde es dann auch witzig, wie dann auf Twitter alle wieder, ja, der Böhmermann, von dem habe ich doch eh nichts anderes. Es kotzt mich an, dass das diese Leute einfach immer nur sagen, ohne 5 Sekunden nachzudenken. So, also, weil ich hatte mich vorher auch nicht belesen. Aber als ich das hörte, und diesen Antisemitismusvorwürfe und der Name Oliver Polak, ist sofort eine Lampe angegangen. Und ich dachte gleich, okay, da belese ich mich jetzt erstmal, bevor ich was mache. Das habe ich getan. Und dann hat es wirklich keine 5 Minuten gedauert, bis ich mich mit der Weiß in den Haaren hatte, die wirklich ganz skurrile Argumente angebracht haben. Ja, wer sich auch in den Haaren hatte, war Blizzard und die alle. Fans und alle Menschen auf der Erde, die in irgendeiner Form schon mal ein Videospiel in der Hand hatten. Wer es nicht mitbekommen hat, es war BlizzCon letztes Wochenende. Auf der BlizzCon und beziehungsweise im Vornherein zur BlizzCon wurde schon groß gehypt, dass es eine Ankündigung zu Diablo geben wird. Ein Spiel, auf das sich sehr, sehr viele Hardcore-Fans freuen. Ein vierten Teil, der dritte Teil hatte so ein paar Probleme. Und deswegen hoffen sich einfach viele Leute, dass mit dem vierten das irgendwie so ein bisschen ausgemerzt wird. Und der Hype war auf jeden Fall da. Und generell ist auf der BlizzCon, muss man auch noch dazu sagen, das war das letzte Element der Messe, oder zumindest des Events, des Ankündigungsevents. Da, wo immer die großen Titel angekommen werden. Genau, da, wo die großen Titel angekommen, weil bisher gab es nichts. Es wurde WoW Classic, wurde noch mal gezeigt, was aber schon bekannt war. Warcraft 3 Remaster, okay, da gibt es einige, die sich darauf freuen, aber auch kein neuer Titel. Und dann halt das Typische, ne? Neuer Heroes of the Storm Held, ein neues Kartenset für Hearthstone, ein neuer Held bei Overwatch. Also das Typische Housecleaning, so, ne? Ein paar Updates hier und da. Und deswegen hat man natürlich darauf gehofft, dass da irgendwas Großes kommt. Und dann kam es ein Diablo Mobile Game, das nicht mal von Blizzard selbst entwickelt wird, sondern von einem chinesischen Entwickler, der angeblich auch einfach nur sein schon existierendes Spiel oder mehrere existierende Spiele, die auch schon Diablo-Klont sind, einfach gereskinnt haben soll mit neuen Assets von Diablo, um das als neues Spiel halt rauszupushen. Ja, die Assets sollen wohl neu sein, sagt Blizzard selbst, aber es gibt einmal dieses Champions of Light und dann gibt es noch Endless of God oder so heißt es, glaube ich. Crucible auf irgendwas, bla bla bla, typisches Mobile-Game. Das soll wohl, also du siehst es an der UI und du siehst es auch an den Animationen, also man muss halt klar sagen. Und es ist halt vor allen Dingen auch für den asiatischen Markt eine Version, die hat kein Blut, die ist halt null Tiefgang, also du liest es schon in den ersten Spielberichten von der BlizzCon, das ist halt so ein Spiel, das funktioniert halt auch nur so im asiatischen Markt auf Mobile und klar sind die Leute darüber schon nicht erfreut, aber wenn nach all den Monaten des Hypes, und das ist halt so eine Sache, im August gab es ein Video, wo sich eine Dame hinstellte und sagte, dieses Jahr ist ein gutes Jahr, um Diablo-Fan zu sein und wir haben mehrere Projekte in Aussicht. So, davon war eins die Switch-Version und die andere jetzt dieses Spiel. Das ist ein bisschen so wie bei Skyrim, wo sich alle immer drauf über aufregen, dass immer dieselben Sachen noch, jetzt irgendwas Großes kommt zu Skyrim. Ah, es ist das neue Skyrim VR-Puzzle. Ja, so, ja, genau. Und ich glaube, hier ist es ähnlich. Das Ding ist, ich glaube, niemand würde Blizzard übel nehmen, ein geiles Mobile-Game zu machen. Ganz viele Leute haben auch super gerne Pokémon Go gespielt. Oder Fallout Shelter. Das war so ein, das war ein Beispiel von ganz vielen, die sagten, als Fallout 4 angekündigt wurde, haben sie hinterher noch gesagt, ach übrigens, wir haben auch noch dieses kostenlose Mobile-Game. Genau, Und da würde sich niemand beschweren. Richtig. Und hätten sie hier in dem Fall gesagt, übrigens eine Sache noch, und hätten sie nur einen Schriftzug wie bei Elder Scrolls 6 genau, gemacht, das wäre ja immerhin was gewesen, aber wie man hinterher gelesen hat, bei Kotaku hatten einen Artikel dann gebracht, die wohl von internen Quellen gehört haben sollen, dass die einfach nicht klarkommen bei Blizzard. Ja. Also das muss man auch dazu sagen. Morhaime ist ja jetzt gerade auch gegangen. Der ist wohl noch in der Firma, aber er ist als Chef zurückgetreten. Ja, vielleicht auch, weil er als Einziger das vorhergesehen hat. Also was ich ganz spannend fand, ist, das ist, finde ich, ein super spannendes Beispiel davon, wie du mit Marketing etwas komplett versauen kannst. Die sind ja, der Aktienkurs ist ja auch richtig. Aktienkurs von Activision Blizzard, was ja noch, also da ist ja noch, da hängt ja noch komplett Activision mit dran, ist um irgendwie 7% gefallen direkt am nächsten Tag. Und Blizzard ist zum ersten Mal in der Geschichte auf der BlizzCon ausgebuht worden. Es gab, also die Memes, das Internet, wie wir alle ausgerastet sind, die haben, glaube ich, wirklich mit diesem einen Ding richtig viel von ihrem über Jahrzehnte aufgebauten Ruf, also wirklich langfristig jetzt geschadet, einfach weil sie nicht nachgedacht haben. Ich bin jetzt gerade an einem Video dran. Tatsächlich, von mir kommt auch mal wieder was, weil ich eine Analyse dazu genau zu diesem Thema machen will, weil ich schon auch vor der BlizzCon schon daran herumgedoktert hatte, weil für mich Blizzard schon lange nicht mehr die Firma ist, die sie mal waren. Und es wirklich verschiedenste Beispiele gibt. Unter anderem die Entwicklungsgeschichte von Diablo 3, die Entwicklungsgeschichte von Diablo 4. Das sind alles Dinge, die immer wieder aufgezeigt haben. Jetzt ist ja dann vor einer Weile ist ja der Lead-Designer von Diablo 4 ausgestiegen. Von Hearthstone ist ja auch der Lead-Designer gegangen. Es sind ganz viele gegangen. Ja. Also in dieser Firma gehen immer mehr Leute. Ich glaube, aus dem ursprünglichen World of Warcraft-Team ist auch niemand mehr an Bord. Das siehst du auch World of Warcraft an. Ich spiele sehr aktiv. Ja, obwohl der ehemalige Lead-Designer macht jetzt Hearthstone auch mit, ne? Also, Overwatch. Ja, genau, aber der hat ja nichts mehr damit zu tun. Ja. Also Tom Chilton ist, glaube ich, an einem nicht angekündigten Projekt. Ansonsten ist niemand daran beteiligt an diesem Spiel. Und weißt du, was dieses nicht angekündigte Projekt sein könnte? Weitere Mobile Games. Weil was Blizzard danach in der Pressekonferenz gesagt hat, war, dass tatsächlich, das sagen sie da sehr stolz, so viele ihrer besten Entwickler inzwischen an Mobile IPs arbeiten, weil die halt auch alle schon älter sind inzwischen und auch einfach selber sehr gerne Mobile Games spielen, meint der. Und dass inzwischen für jede Blizzard-IP ein Mobile Game in Entwicklung ist. Macht ja Sinn. Also, ne, also du Hearthstone hast, ist auch super erfolgreich. Overwatch wird wahrscheinlich als nächstes kommen, denn wenn Fortnite auf dem Handy geht dann oder PUBG, dann geht das auch. Und dann, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, also ich glaube, einen Warcraft oder Starcraft kriegst du nicht konvertiert, es sei denn, du hast eine wirklich runtergedummte Version. Und da haben wir ja dieses Jahr schon gesehen, wie gut das bei Command & Conquer angekommen ist, für Mobile Games das zu machen. Nichtsdestotrotz verstehe ich es. Also gerade auf dem asiatischen Markt sind Handyspiele so stark, dass sie im Westen nichts verkaufen müssen und trotzdem lohnt sich dieses Ding. Ja, absolut. Das Ding ist, es ist ein reiner Business-Move, der aber an die Audience, die in dem Moment bei der BlizzCon steht, eine reine PC-Audience ist und Hardcore-Fans von damals. Weil die geben hunderte von Euros für dieses Ticket aus, stellen sich dahin. Und das Ding ist, auf der BlizzCon passiert ja nicht besonders viel. Du sitzt da den ganzen Tag nur auf Panels und hast so ein paar Cosplayer, die vorbeilaufen und kannst ein paar Dinge anspielen, die sowieso einen Monat später rauskommen. Also das ist ja noch unspannender als jedes andere Gaming-Event, weil auf der Gamescom hast du zumindest 10.000 verschiedene Spiele und auf der BlizzCon gibt es halt 5. Ne? Es gab ja tatsächlich einen Typen, der dieses Jahr, und auch das ist ein First gewesen, neben dem Ausbuhen, denn sie hatten ja nach dem Ausbuhen, sagte dann der Typ, das muss man auch sagen, dieser Wyatt Cheng heißt der, glaube ich, der Diablo 3 ja viel Gutes getan hat. Der hat das Ding ja wirklich, also das, was Diablo 3 heute ist, war es am Anfang ja nicht. Ja. Und das hat er zu verantworten. Unter anderem, der hat den Karren aus dem Dreck gezogen. Und der arme Kerl musste jetzt dieses Projekt da ankündigen. Und der sagte dann aber recht snarky auch, nachdem er gefragt wurde, kommt das Ding für den PC und alle Leute booten aus, sagte er, ja, habt ihr denn keine Handys? Ja, es ist auch einfach taktisch das halt Dümmste, was er hätte machen können. Sowas sagst du halt nicht. Ne? Ich glaube, alle haben auch es gibt ganz viele Leute mit einer Apple Watch und trotzdem will keiner darauf Diablo 3 auch noch spielen oder Diablo 4. Und dazu kommt dann, dass dieser eine Typ, es war so ein glatzköpfiger Typ in einem roten T-Shirt, der ist dann auch viral gegangen, weil er fragte, mit einem wirklich entgeisterten Gesicht, sag mal, ist das eigentlich ein April-Scherz, der zu spät oder zu früh gekommen ist? Und das ging halt viral, weil es auch einerseits auch viele Gegensprecher gab und andererseits halt die Leute, die ihn gefeiert haben. Und den Gegensprechern musste ich dann auch immer wieder auch auf Twitter entgegnen, dass ich das auch, ne, also klar ist das den Entwicklern gegenüber dann in dem Moment unfair. Auf der anderen Seite, Blizzard, ne, macht halt so eine Messe, um sich feiern zu lassen. Genau, du gibst Geld aus, um quasi Werbung zu bekommen. Das ist eine PR-Veranstaltung für sich selbst, wo sie auch, anders als auf der E3, wo Sony in so einer großen Pressekonferenz halt zum Teil bezahlte Leute sitzen haben muss, weil nicht jedes, da sitzen so viele unterschiedliche Leute, ganz viele Journalisten auch, die klatschen halt nicht im Zweifelsfall. Ja. Aber bei der BlizzCon kriegen sie den Applaus frei Haus. Und dann finde ich, haben sie es auch mal verdient, dass wenn sie Kacke bauen, dass sie die andere Reaktion auch mal ertragen müssen. Und das haben sie sich selbst gelegt, das Ei. Und ich finde, da steht dann natürlich nicht der Activision-Blizzard-Boss, wobei ich immer wieder auch sagen muss, das ist nicht Activision. Denn die haben ja in den letzten Jahren ihre Anlagen weiter haben die zurückgekauft. Also die haben quasi die Anteile, die Activision von ihnen hatte, die haben sie wieder ausgelöst. Das heißt, Blizzard ist mittlerweile fast eigenständig. Und ich sage deswegen fast, weil dafür müsstet ihr mein Video gucken, wenn es denn mal kommt. Ja. Ich hatte das mal nämlich recherchiert. Da sind drei große Börsenunternehmen sind mit in dem Funding von Blizzard drin. Die wollen Resultate sehen. Die wollen Resultate sehen. Und du siehst ganz klar, Tencent hängt auch bei Blizzard mit drin. Ja. Du siehst ganz klar, wohin sich Blizzard auch entwickelt, immer mehr. Alle nach China, klar. Das ist halt einfach auch nicht mehr diese Firma von früher. Und das, wie gesagt, wollte ich mal aufdecken. Und das hast du jetzt auch sehr schön wieder. Ich glaube, jetzt, dieses Jahr, ist es zum ersten Mal so gekommen, dass auch die Hardcore-Fans aufgewacht sind und gemerkt haben, das ist nicht mehr das Blizzard, die damals Frozen Throne für WoW, für Warcraft 3 entwickelt haben und gezeigt haben, alles, was die in die Hand nehmen, wird zu Gold. Ja. Das Ding ist, ich glaube, dass sie das ja auch machen können. Das ist ja auch völlig legitim zu sagen, wir orientieren uns mit einem Arm der Firma in eine andere Richtung und versuchen auch Mobile noch ein zweites Standbein aufzubauen. Nur das Ding ist, wenn sie kein Wort darüber verloren hätten, dass Diablo gezeigt wird auf der Messe, wenn sie dann einfach nur, so wie bei Elder Scrolls, überraschend plötzlich Diablo 4 einfach ein Logo gezeigt hätten, ein kurzes Cinematic, da sind sie ja gut drin, die irgendwie ein bisschen was anteasert, bam, und Leute, nur damit ihr Bescheid wisst, hier in der kleinen Nebenarea könnt ihr übrigens jetzt unser demnächst auch kommendes Mobile-Game anzocken, vielen Dank, viel Spaß auf der Messe und wir haben nächstes Jahr mehr zu Diablo 4 für euch. So, dann wäre die Message eine ganz andere gewesen. Alle hätten Vorfreude gehabt, hätten gesagt, so, ey, cool, ich probiere das Mobile-Game mal aus und wenn es nichts für mich ist, gibt's nächstes Jahr Diablo 4. Genau. Auch aber, die Netflix-Serie, die ja angeblich kommen soll, ne? Da hätte man einfach Die ist zwar noch nicht sicher, also es gibt, gab ja einen Typen, der das irgendwie zu verantworten hat, der meinte, sie sind in finalen Verhandlungen, deswegen können sie auch nichts dazu sagen. Okay, gut. Aber trotz auch das ist eine Sache, die kann man anders kommunizieren. Ja. So, aber da sitzen halt mittlerweile Businessmänner und die müssen halt auch ertragen, wenn das Business mal nach hinten losgeht. Ja. Du bist hier der Überleitungsmaster. Ja, bitte, was hast du dir ausgedacht? Bei wem das Business jetzt gerade auch nach hinten losgegangen ist, so ein bisschen, Donald Trump. Da war jetzt. Ja, doch. Ah. Da war jetzt die Wahl, die Midterm-Wahl. Also in den USA ist es ja so, dass quasi das Repräsentantenhaus und der Senat nicht immer auf einmal gewählt werden. Das heißt, jetzt als Donald Trump vor 2 Jahren gewählt wurde, wurde nur das halbe Repräsentantenhaus und der halbe Senat neu gewählt, zusammen mit seiner Wahl. Und die zweite Hälfte passiert mittendrin. Das ist immer ganz lustig, weil das in der Vergangenheit auch immer dafür gesorgt hat, dass, wenn der Präsident in den ersten 2 Jahren Scheiße baut, dass dann die Wahl mittendrin quasi eigentlich seine Amtszeit de facto auf 2 Jahre verkürzt, weil er danach viel mehr Kompromisse irgendwie machen muss. Oder teilweise, so war das ja bei Obama, der Senat oder das Repräsentantenhaus ihn dann komplett blockiert, weil die ja beide das Gesetz unterschreiben. Aber nun haben wir hier einen Präsidenten, bei dem das erste Mal, glaube ich, auch noch mal anders aussieht. Also ich hatte da jetzt einige Analysen von Politikprofessoren und so auch gelesen. Und da waren sich ganz viele sicher, dass sie sagten, also, ne, weil jetzt, was ja passiert ist, dass er im Senat sogar Sitze dazu gewonnen hat. Und dass er im Repräsentantenhaus haben die Demokraten aber stattdessen Sitze dazu gewonnen. Was jetzt spannend ist sozusagen, vorher hatte er die Mehrheit in allen Bereichen. Also der hatte ja sogar jetzt im Supreme Court 2 Richter ernennen können. Das heißt, er hat die Judikative, er ist die Exekutive und die Legislative hatte er komplett. Weil sie hatten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat nicht die absolute Mehrheit, aber sie hatten eine Mehrheit und konnten sozusagen Gesetze einfach durchwinken. Er musste sie unterschreiben und jetzt die Richter hätten jetzt auch gesagt, egal was er unterschreibt, hey, das ist okay, das Gesetz so. Jetzt ist es so, dass zumindest ein Teil der Legislative nicht mehr auf seiner Seite ist. Das hat 2 große Vorteile. Das eine ist, dass sie natürlich Gesetze blockieren können. Und es hat außerdem den Vorteil, dass die im Kongress, und das ist das Spannende, was diese ganzen Thema seiner Steuern und seiner potenziellen Verbrechen angeht, für die ja die Robert Mueller Investigation unterwegs ist, die können potenziell Leute vorladen und können sie unter Eid aussagen lassen, auch öffentlich, im Fernsehen ausgestrahlt zum Beispiel. Die können auch jemanden wie Robert Mueller potenziell direkt anstellen als Repräsentantenhaus und ihn finanzieren für seine Untersuchungen. Im Grunde können sie jetzt überall reinfuschen. Also genau. Und das ist, glaube ich, das größte Problem für Trump. Aber wie ich jetzt auch mehrfach auch gelesen hatte und was ich mir auch am ehesten selber noch vorstellen kann, ist, das wird er schön für sich so zurechtdrehen. Also das heißt, wenn er nach 2 Jahren jetzt, also er hat ja schon angekündigt, dass er 2020 sich wieder aufstellen wird. Wenn er dann nicht vorher verhaftet wird. Und da wird er, spätestens dann wird er sagen, ey, sorry, wird die Hände heben, wird sagen, ich wollte ja, aber ihr wisst, die Demokraten, ihr habt denen die Plätze gegeben, alle Gesetze haben sie versucht zu verhindern. Das ist ja das Ding, die Demokraten sind sich dafür immer zu schade, aber das ist ja genau das, was mit Obama passiert ist. Obama hat eigentlich überhaupt nicht regieren können in seiner zweiten Amtszeit, weil er nicht die Kontrolle über den Senat hatte. Und das hat dazu geführt, dass viele Gesetze nicht erlassen werden konnten. Und zum Beispiel auch, dass er hatte ja schon die Chance, einen Richter ans oberste Gericht zu ernennen. Und die Republikaner haben aber einfach gesagt, nö, weil der Senat muss das anerkennen. Und haben wir gesagt, nö, wir erkennen nichts an bis zur nächsten Wahl. Haben dann einfach quasi Trump damit das in sozusagen zugeschoben. Und da hat sich dann aber keiner drüber aufgeregt. Also ich glaube, dass das unterschiedlich, ich finde es quasi auf der Ebene, wenn Trump ein normaler Politiker wäre, könnte das sowohl spannend als auch unspannend sein, sozusagen. Also entweder es passiert jetzt einfach gar nichts mehr in dem Land, oder sie blocken ihn sehr konstruktiv oder sorgen halt dafür, dass Gesetze eher ein Kompromiss sein müssen und beide Seiten damit zufrieden sind. Das kann ja auch politisch eigentlich ganz Gutes sein, dass du zumindest in einem Bereich eine Opposition hast, die auch in der Lage ist, mitzureden. Dann sind die Gesetze vielleicht am Ende entweder super verwässert oder sie sind dann auch gut, weil sie irgendwie alle mit reindenken. Aber was ich spannend finde, und das ist, glaube ich, das viel Spannendere an der Sache, sobald die im Januar dann auch sich neu zusammensetzen als Kongress, haben die Möglichkeit, zum Beispiel seine Steuerunterlagen und ein Amtsenthebungsverfahren. Das können sie auch einladen. Sie können die Steuerunterlagen fordern und öffentlich machen, theoretisch. Was als allererstes passiert ist, einen Tag später ist, Donald Trump hat seinen Attorney General, also den Generalstaatsanwalt, gefeuert. Das ist jemand, der sich zurückgezogen hat von dieser Robert Mueller Investigation, weil er eigentlich der Chef wäre von dieser, oder zumindest der es übersieht. Und der hat sich davon recused, also zurückgezogen, und hat dazu nichts gesagt. Und das hat Donald Trump super wütend gemacht, weil er halt meinte so, hey, du bist doch mein Boy, du musst doch hier den Typen bestrafen, dafür, dass er gegen mich hier eine Untersuchung startet. Und den hat er jetzt gefeuert. Und das hat jetzt getriggert, dass morgen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, morgen in den USA Massenproteste losgehen werden, weil das als Schritt angesehen wird dafür, dass das der erste Move ist, um quasi diese Untersuchung in Donald Trumps Machenschaften zu unterbinden. Und es ist halt super spannend, weil der Typ, den er jetzt halt neu reingeholt hat als Generalstaatsanwalt, auch wieder so ein typisch schädiger Typ ist, der halt vorher schon gesagt hat, so, ja, dass der Präsident, dass irgendjemand irgendwas gegen den Präsidenten sagt, das geht ja gar nicht. Ja, der Präsident ist unfehlbar. Da darf es keine, also wenn der Präsident hier irgendwie kriminelle Machenschaften am Laufen hat, dann ist das egal, das darf keiner untersuchen. Und deswegen, das ist das Spannende, weil ich glaube, die Republikaner und Trump jetzt auch wissen, wenn sie jetzt nicht handeln und sie wirklich Dreck am Stecken haben, was ja nicht bestätigt ist, aber ich gehe mal davon aus, aber wenn sie das wirklich haben, dann haben sie ab Januar ein Riesenproblem, weil die Demokraten halt viel mehr öffentlich machen können. Mhm. Und das heißt, sie müssen eigentlich jetzt versuchen, gegen Robert Mueller und diese ganzen Sachen vorzugehen. Und das wird, glaube ich, super spannend. Man merkt, finde ich, dass sie so ein bisschen in Panikmodus sind, weil halt dieses wirklich, also es hat keine 24 Stunden gedauert nach der Wahl, bis der Typ gefeuert wurde. Das war aber zu erwarten. Das hat er ja auch schon angekündigt. Er hat es angekündigt, aber es ist schon ein komischer Zeitpunkt. Also es wurde schon öfters gemunkelt. Ich glaube, also ich denke mal, dass es einfach auch war, um jetzt vor der Wahl keine Unruhe reinzubringen, weil wenn du es machst, dann machst du es einen Tag, nachdem die Ergebnisse stattfinden. Ja, aber hätte das schon vor Monaten machen können. Ne? Ja, klar. Das andere ist, das war jetzt der nächste Skandal direkt, dass sie einen CNN-Reporter rausgeschmissen haben. Lass mal ganz kurz, bevor wir darüber reden, weil das ist ja nur eine andere Sache. Ich wollte überhaupt generell zum Ergebnis nochmal sagen, weil ich das ganz interessant finde und auch, also mich tatsächlich hat es ein bisschen frustriert auch so. Er sagt ja, er selber twittet da ja auf, ne, wie er immer, hat er seine Tiraden losgelassen, aber er redet von einem gigantischen Erfolg. Die Gegenseite ist es nicht. Die Gegenseite zeigt sich aber auch durchaus enttäuscht, obwohl sie natürlich auf einer gewissen Ebene einen Sieg gemacht Erinnerungen haben. Weil ich glaube, ganz viele haben sich erwartet jetzt, dass die Wahlen deutlicher ausfallen. Und zwar deutlicher gegen Trump. Also es gab wohl auch in so Pennsylvania zum Beispiel, haben sie deutlich dazu gewonnen und sogar gewonnen, was vorher Trump-Länder waren. Und dass die Wahlbeteiligung war in diesen Ländern wohl auch deutlich größer. Aber es ist schon auch tragisch zu sehen, dass sich so viel gar nicht gewandelt hat. Und ich hatte zum Beispiel von einem Politikanalysten gelesen, der meinte, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass ein Präsident eines der beiden Häuser abgeben muss. Nein, das ist eigentlich fast jedes Mal. Clinton hat sogar beide verloren. Ja. Obama ja, wie gesagt, auch. Ja. Ich glaube, der Einzige, bei dem es in letzter Zeit nicht passiert ist, war George Bush. Aber das lag daran, dass halt der 11. September gerade war und er halt einfach massiven Support hatte. Deswegen sagen ganz viele, und auch da meinte der, also wenn der sich aufstellt und die Wirtschaftszahlen bleiben so, und ist vor allen Dingen, er hat ja wirklich dieses Glück, dass zum Beispiel so Sachen wie in dieser Nordkorea-Affäre, wo er einfach in der Lage ist, das so zu formulieren und so darzustellen, als wäre das Ganze ein Fortschritt. Dabei hat sich ja nichts bewegt. Ja. Es hat sich ja gar nichts bewegt. Aber er sagt halt so, ja, die nordkoreanischen Gefangenen kommen nach Hause und ich werde mich noch mal nächsten Monat mit Kim Jong-un treffen. Ja, ja. Auch jetzt und das wirkt für die ganzen Leute so, als gäbe es diese Fortschritte, die es ja nicht gibt. Auch die wirtschaftlichen Erfolge sind ja zum Teil welche, die noch aus der Obama-Zeit stammen. Und wenn diese Zahlen bleiben, nimmt er an, dass 2020 kannst du dich nochmal auf eine Amtszeit von Donald Trump einstellen. Wenn nicht vorher irgendwas bei dieser Investigation rauskommt. Also ich glaube, darauf stützen sich ganz viele und ich glaube, das ist das Falscheste, was man machen kann. Also zu hoffen, dass man den irgendwie aus diesem Amt rausgedrückt kommt, löst, glaube ich, weniger was, als wenn man vernünftig andere stimmt, Politik anstrebt. Man müsste eigentlich beides machen. Aber ich glaube, dass Was spannend ist, und das sieht man, also der Swing, also quasi die Anzahl an Stimmen, die die Seite gewechselt haben, war wohl größer als bei den meisten Übergängen in letzter Zeit. Und das ist, finde ich, das Spannende, die Popular Vote, also das, was am Ende des Tages sozusagen die eigentliche Mehrheit ist, hat 9 Prozentpunkte mehr für Demokraten gestimmt als für Republikaner. Also 9%, die haben eine Mehrheit von mehr als 9%. Sind es 9% oder 9%? Das hast du jetzt noch 9%. Gar nicht. Aber trotzdem haben sie nicht gewonnen, weil dieses Wahlsystem so crazy ist. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass diese Wahl sehr gegen die Demokraten war, weil im Senat, ich glaube, insgesamt nur 9 Sitze von Republikanern zur Wahl standen, aber über 20 von Demokraten. Das heißt, die Demokraten mussten viel mehr verteidigen als die Republikaner. Und das hat ihnen auch geschadet. Also insgesamt Es gab einen sehr geilen Fall, bevor wir gleich zu dem CNN-Typen kamen, den ich fast eigentlich zur Wahlmeldung der Woche angesehen habe. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, in welchem Bundesstaat es war. Aber Las Vegas. Mhm. Da hat sich ein Typ aufstellen lassen, der auch nicht unbescholten war. Der ist wohl vorher Zuhälter gewesen. Ja. Ist aufgefallen durch allerlei Sachen, die eigentlich gar nicht so rechtsgültig sind. Ja, besonders aufgefallen ist er dadurch, dass er gestorben ist, bevor die Wahl stattgefunden hat. Ist dann gestorben Anfang Oktober. Und dann wurde aber niemand anderes aufgestellt von den Republikanern. Er stand noch weiterhin auf dem Wahlzettel und ist jetzt quasi eingezogen. Ja, hat gewonnen. Es zieht ins Senat oder ins Repräsentantenhaus ein. Von Vegas, genau. Also das vom Staat. Und kann das natürlich nicht machen, aber jetzt wird es wohl wahrscheinlich so laufen, dass dann halt jemand anderes von den Republikanern nachziehen wird. Was ich einen spannenden taktischen Move finde, dadurch, dass das Wahlsystem so funktioniert. Du lässt einfach den, der tot ist, der kriegt ja wahrscheinlich dadurch auch noch so ein paar Punkte, weil du sagst, ich kann ja jetzt nicht gegen ihn wählen, er tot ist. Ja, wobei ganz viele haben das eher so gewertet, wie die Leute wollten für die andere Partei wählen. In den USA wird ja auch super selten auf Persönlichkeitsbasis gewählt, sondern eigentlich, weil es einfach nur de facto nur zwei Parteien gibt. Ja, kommen wir mal zu dem Fall, der jetzt ganz viel besprochen wird, dieser CNN-Reporter. Ich weiß auch da, den Namen habe ich vergessen. Jim Acosta ist der, glaube ich. Und der ist ein CNN-Reporter, der hat bei einer Pressekonferenz von Trump, tatsächlich erst die dritte Pressekonferenz, die er gegeben hat, seitdem er im Amt ist, die muss man sich auch mal angucken, es ist allen fest. Also ja, muss man sich alle mal angucken. Er hat ein paar Fragen gestellt und Trump hat da nicht wirklich drauf geantwortet, also hat er halt, als wie man das so halt als Journalist macht, hat nochmal kritisch nachgefasst und nochmal eine Frage nachgepackt und Trump hat das halt ignoriert und hat ihm dann irgendwann das Wort aberkannt und er hat aber halt weitergeredet, wenn man sich mal so ein Junge naiv anguckt oder sowas, auch in Deutschland bei so einer Pressekonferenz ja auch gerne mal üblich ist, dass halt die Journalisten nochmal nachfragen, weil natürlich bei den unangenehmen Fragen ihnen das Wort aberkannt wird und sie dann sagen so, ja, warte mal, aber hier ist doch noch eine Sache. Und gehört eigentlich auch zum Journalismus dazu, finde ich, dass man nicht den Mund zumacht, nachdem der Typ, den du gerade befragst, sagt, nur jetzt darfst du keine Fragen mehr stellen, weil dann werden die unangenehmen Fragen ja nie gestellt. Auf jeden Fall kam dann eine Assistentin, eine Praktikantin und wollte ihm das Mikro aus der Hand nehmen. Und er hat sich das halt nicht wegnehmen lassen, sondern hat das festgehalten und gestikuliert dabei. Und während er gestikuliert, berührt er leicht ihren Arm. So. Da sieht man in dem Original-Footage, was bei C-SPAN, also dem amerikanischen Sender, der immer diese ganzen Regierungssachen überträgt, sieht man das. Was aber Infowars, die man ja vielleicht auch noch kennt aus der einen oder anderen Podcast-Folge, daraus gemacht hat, war, die haben das so umgeschnitten, dass quasi die Bewegung in der Hand im ersten Moment abgespeedet ist, in dem Moment, wo sie den Arm trifft, verlangsamt wird und dann wieder abgespeedet wird, sodass es aussieht, als würde er in dieser Armbewegung, wo quasi die Hand leicht schlagen. Den Arm, als würde er sie schlagen. Und dieses Video hat die Pressesprecherin des Weißen Hauses geteilt, dieses Fake-Video, um damit zu begründen, dass sie ihn ab jetzt vom Weißen Haus ausschließen, weil er seine Hände, he laid hands on her, was halt also umgangssprachlich in den USA de facto ist, wie er hat sie geschlagen, er hat sie verletzt. Yeah. Einfach super lächerlich. Also wie, das ist halt, also stellt euch mal vor, in Deutschland würde Steffen Seibert ein Fake-Video teilen, wo jemand zusammengeschnitten hat, wie irgendein Journalist angeblich jemanden verprügelt. Und das Skurrilste ist dabei, dass der Typ, von dem das alles ausgeht, während das alles passiert, steht er da oben auf seinem Pult und rohrspatzt sich ein zurecht über die Fake Media und beleidigt den Typen, den CNN-Reporter. Die sind ja wohl auch schon Anfang des Jahres schon mal aneinander geraten bei einer anderen Pressekonferenz. CNN ja generell. Ding. Und er hat diese ganze Pressekonferenz, er ist ja sowieso der volksnahste Typ und aber auch der einzige Präsident, der sich so lange der Presse stellt, wobei er aber wirklich nur Sachen und die Presse eigentlich nur abbeleidigt und dabei immer wieder betont, dass die Medien quasi einen Feldzug fahren und dass Fake News, da müsse man aufpassen, die wären das große Ding und das wäre volksfeindlich. Also das sind Begriffe, die da mittlerweile fallen, die hat Adolf Hitler schon damals benutzt. Also das ist amerikanische Version von Lügenpresse. Das ne? ist der Feind des Volkes ist Fake News oder beziehungsweise die Media. Ja. Und das ist halt so, ne? Und dann aber so ein Video rauszubringen, das kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Und dass dann aber noch 50% des Volkes oder, ne, wie du selber sagst, 41% offenbar oder so, wobei die Dummen sind wahrscheinlich gar nicht wählen gegangen, dass die dann noch hinter so einem Typen stehen, es ist immer noch sagen, es sind weniger als 50% wählen gegangen. Ne? Die Wahlbeteiligung lag wohl knapp unter 50%. Ja, ist ja auch nur Midterm, ne? Also das ist kommt ja noch mal dazu. Das heißt, die Wahlen sind sowieso nicht ganz so ausschlaggebend. Also schon sehr wichtig, ne? Also es, nur wenn du dich mit Politik ja ein bisschen auskennst, also ne, weil es wird ja kein neuer Präsident gewählt, das heißt, die Amerikaner haben wahrscheinlich noch weniger das Gefühl, da kann ich jetzt wirklich was bewegen. Ja, es ist super skurril. Wir werden das Thema hier wahrscheinlich auch weiterhin aufgreifen. Wir kommen jetzt aber stattdessen zu einer Sache, die ich nicht lesen kann auf unserem Zettel. Es wurde was bewegt, David. Es wurde was bewegt, nämlich ganz YouTube Deutschland hat etwas bewegt. Ja. Und zwar, ihr habt es bestimmt mitbekommen, Leute, das Internet wird gelöscht. Ich habe dazu, wie gesagt, auch ein Video gemacht, ist jetzt online auf meinem YouTube-Kanal. Und Von mir ging das, wir hatten am Sonntag darüber gesprochen, ich hatte das Video von Wissenswert gesehen. Und der Titel war schon wieder so, wo ich dachte, erst dachte ich, war jetzt noch mal irgendwas? Weil wir reden ja schon seit Juni, Juli darüber. Pete, von den Pete Smith-Jungs redet seit Juni, Juli darüber. Le Floyd redet seit Juni, Juli darüber. Und jetzt kommen plötzlich all die Arschlöcher aus ihren Löchern gekrochen und haben plötzlich das Gefühl, oh, mein Kanal wird gelöscht. Weil was passierte, war, dass Wissenswert im Grunde einen Videoaufgriff von der YouTube-Chefin oder der Content-Chefin. Ein Blogpost, ja. Und dann das übertitelt hatte mit den Worten, YouTube stirbt 2019. Ja, YouTube wird gelöscht, mein Kanal wird gelöscht, war dann die Antwort, die alle anderen YouTuber dazu machen. Dann hattest du nur einen Tag später all die Kloppies in den Trends drin, die Startseite war voll mit Leuten, mein Kanal wird gelöscht, YouTube wird, es ist vorbei, das Ende ist nah, und da fahren so Leute wie iBlali dabei, von dem man eigentlich meinen müsste, der ist ein bisschen klüger als alle anderen. Dann hattest du Creepy Pasta Punch, Typen, die ich noch nie, Ray Fox oder. Mega krass, ich habe durch dieses Scandal habe ich YouTuber gefunden mit Millionen von Abonnenten, den ich noch kein einziges Mal gehört habe. Wer ist dieser Ray-Typ? Also, natürlich, ne, ich habe da mal in seine Videos geguckt, das war der sich sogar rote Augen, also so rot unterlaufende Augen, runtergeschrubbt hat. Macht natürlich ausschließlich Videos. Du hattest noch eine, was hast du gesagt? Sarah Desidera schminkt sich währenddessen, das fand ich auch super lustig. Nee, du hattest noch eine andere YouTuberin, die so ein bisschen asiatischen Touch hatte. Rebecca Wing? Irgendwie sowas. Ja. Und natürlich machen die Videos so wie, ich schmier mir Schleim ins Gesicht, ich pranke hier, ich mache da, reacte auf dies. Also klar, dieser Trottel-Content, mit dem man wahrscheinlich wirklich auch nur noch über die 1-Millionen-Grenze kommen kann. Und das sind halt die Leute, die dann aus meiner Sicht, du siehst das ja ein bisschen anders, aber meiner Ansicht nach wussten die meisten davon seit längerer Zeit. Das glaube ich nicht. Doch, bin ich mir relativ sicher, weil das Thema ist, ich meine, es gab so viele, die auf Twitter im Sommer die Sache geteilt haben mit Artikel 13. Aber denk mal drüber nach, was die Community auf Twitter ist. Das sind schon eher Journalisten. Ich rede von den YouTubern. Und ein Luca Konkrafter und wie sie alle heißen, die sind da ja durchaus unterwegs. Und wenn dann ein Hand of Blood hat's geteilt, Pizmeet hat's geteilt, Brammen hat's geteilt. Also schon ein paar der größten, wir haben's geteilt. Aber es war halt nicht so populistisch. Ne? Es war halt einfach nur Artikel 13. Es ist halt nicht so sexy wie YouTube wird gelöscht. Genau, und das ist das Problem, was ich damit hatte, dass so viele aus ihren Löchern gekommen sind und nicht das gemacht haben, das Video, weil eigentlich ist das ja, ich hatte dir auch per Sprachnachricht gesagt, es ist eine schwierige Sache, sich darüber aufzuregen, weil eigentlich ist es gut, darüber zu reden. Ja. Weil das haben wir ja auch an dieser Stelle schon gemacht. Sage ich auch in meinem Video. Aber darüber zu reden, weil du mit deinen Clickbait-Titeln dich am Hype beteiligen willst, um mehr Klicks abzusahnen, finde ich richtig, richtig räudig. Richtig räudig. Also das Ding ist, und das Spannende ist, ist dann umgeschwankt. Also es war erst diese riesige Welle aus, oh mein Gott, alles wird gelöscht. Genau. Hardcore-Panikmache. Also in meinem Video habe ich das zusammengeschnitten. Was für skurrile Fake News, Verschwörungstheorien da plötzlich zusammengereimt wurden, die auch überhaupt nichts mehr mit dem Blogpost von der Geschäftsführerin von YouTube zu tun hatte, die ja schon sehr einseitig über dieses Thema irgendwie geschrieben hat. Es wurde dann richtig verrückt, also auch so Anti-EU-Verschwörungstheorien gegen alte Medien, irgendwelche so super skurrile Aussage. Jero fand ich war das beste Video dazu. Der redet von einer Hetzjagd auf YouTuber. Der ist so, also es ist einfach so crazy geworden, und dann ist es halt umgeschwungen, und zwar zu Recht. Dann haben plötzlich halt angefangen, die klassischen Medien angefangen, darüber zu berichten, was hier für ein komischer Lobbyismus gerade gemacht wird, wie YouTuber sich benutzen lassen von YouTube für eine politische Agenda. Was ja auch stimmt, ne? Also das ist ja das Ding, ich denke mir in solchen Situationen immer wieder, jemand von außen, der auf YouTube guckt, das haben wir hier an dieser Stelle immer wieder gesagt, dass ich es eigentlich schlimm finde, in einen Topf geworfen zu werden mit diesen ganzen Trotteln, die nicht in der Lage sind zu differenzieren. Und dann sitzt da einer bei den klassischen Medien, schreibt jetzt, ich hatte einen Artikel von der Vice zum Beispiel gelesen, der muss sich doch auch denken, was ist mit diesen Kindern da? Haben die wirklich alle einen Intelligenzquotienten von 14? Also es ist ganz schlimm. Also ich habe ein Video reingeschnitten, wo ein Mädchen, die auch ein bisschen jünger ist, anfängt zu sagen, so sie glaubt, dass wenn es YouTube nicht mehr gibt, dass es da ganz viele Selbstmorde gibt und Krieg. Also es ist einfach richtig krass. Und deswegen kam die Kritik zurecht eben von der Presse. Und dann sind halt andere Leute darauf eingestiegen, wie ein Mr. Wissen2Go, der ein sehr neutrales journalistisches Video dazu gemacht hat. Offen und ehrlich, auch von Funk, die Hoffentlich wieder gesungen in dem Video. Haben auch so einen Newsbeitrag wieder gemacht, wo sie quasi mit jemandem geredet haben, der sozusagen diesen Lobbyismus-Part das Ganze noch mal ein bisschen beleuchtet hat. Und KuchenTV hat was dazu gemacht. Also dann schwang es plötzlich um, dass alle sagen so, ne, und ich ja jetzt auch, warum hinterfragt ihr das nicht einmal. Und da muss man auf der einen Seite, muss man da YouTube in die Verantwortung ziehen, die halt mit diesem Beitrag, finde ich, einfach einen Fehler gemacht haben. Die haben es sehr populistisch gemacht. Kalkuliert. Natürlich, weil sie wussten wahrscheinlich, dadurch, dass sie so übertrieben an dieses Thema rangehen, werden sie am meisten Leute erreichen. Und das hat sehr gut funktioniert. Da muss man ihnen auch Gutes geben. Und ich habe in meinem Video auch mit Timo Wölken gesprochen. Ich empfehle auch jedem nochmal die Podcast-Folge anzuhören. Genau, das war Podcast-Folge 32. Da reden wir sehr lange mit ihm. Ich habe nochmal ein kurzes Interview in meinem Video drin. Das Ding ist halt, es ist nicht so schwarz-weiß. Die Musikindustrie hat genauso Lobbyismus gemacht und YouTube hat das bisher halt eben nicht getan und macht das jetzt, wo es eigentlich schon zu spät ist, aber sie machen es immerhin. Und Artikel 13 ist halt tatsächlich nicht ganz geil. Da sind viele Dinge da dran, die problematisch sind. Haben wir ja schon mehrfach besprochen. Genau, das erklärt Timo Wölken ja auch. Nur meine Angst ist halt, und das versuche ich in meinem Video so ein bisschen aufzudecken, auf der einen Seite sage ich, guck mal, das, was ihr macht, geht viel zu weit in die falsche Richtung. Auf der anderen Seite ist es aber auch falsch, alle dafür zu kritisieren, dass sie was zu dem Thema machen. Denn das Thema ist ja wichtig und ich finde es toll, auch wenn es vielleicht eine eigenmotivierte Sache ist, weil die Leute eben Klicks aber, sehen. Ja, also das darf man nicht vergessen, was dazu zu machen und was dazu zu machen und dann aber falsche Fakten, unaufgeklärt. Ja, ja. Ne? Weil wenn du die ganze Zeit nur sagst, so YouTube ist nächstes Jahr tot und mein Kanal wird gelöscht, dann hast du ja der Sache nichts beigepflichtet und dann hast du den Kids nicht, du klärst ja niemanden über Artikel 13 auf. Du sagst höchstens, es gibt da diesen Artikel, aber die Kids, die glauben dir ja jedes Wort und informieren sich ja nicht nochmal selbst. Deswegen ist ein Video dazu machen keine so gute Sache, wenn du ein Scheißvideo dazu machst. Im Gegenteil, also ich als EU-Abgeordneter, der jetzt hinter... Du bist EU-Abgeordneter? Nein, ich meine, wenn ich einer wäre. Du willst EU-Abgeordneter? mit wem mache ich dann den Podcast? News, mit Timo. Wenn ich ein EU-Abgeordneter wäre, der jetzt Teil dieser Entscheidung ist hinter verschlossenen Türen, und ich sehe auf der einen Seite die Musikindustrie, die da professionell auftritt und mir Fakten liefert und sozusagen natürlich auch das Ganze für ihre Seite verschönert und damit ein paar Musikern auftaucht, die dann, weiß ich nicht, Helene Fischer singt einen geilen Song oder so. Und dann denke ich so, ey, cool, danke Musikindustrie, dass ihr mir eure Meinung gesagt habt. Und dann kommen 10.000 kreischende Kids und sagen, ihr wollt uns töten. Oh! Und dann, mein Kanal. Da würde ich doch sagen so, okay, Leute, vielleicht habt ihr es auch verdient, gelöscht zu werden. Aber komplett auch aus dem Leben. Ich würde das nicht ernst nehmen. Das Problem ist, diese Petition, die da unterschrieben wurde, das ist ja eine richtig gute Petition. Es ist wichtig, dass das gesehen wird. Diese Safety-Internet-Nummer. Genau. Ne? Und wenn diese Petition jetzt aber halt nur diese Rekorde fährt, weil Millionen von Kids das unterschreiben, die erst in 10 Jahren wählen dürfen, dann würde ich doch als EU-Abgeordneter das Ganze um einiges weniger ernst nehmen, als wenn ich weiß, dahinter sind tatsächlich fundierte Dinge, die echte Kritik sind. Und jetzt ist es halt nur Stimmungsmache, es ist Panikmache, es ist nichts dahinter. Und das Schade ist, es ist nichts dahinter, obwohl eigentlich was dahinter sein müsste, denn es ist ein super wichtiges Thema und es muss was an diesem Artikel 13 geändert werden, aber halt nicht, indem man sagt, YouTube löscht alle Videos. Weil auch gerade das eben nicht in dem Artikel 13 drinsteht, sondern das ist, wenn YouTube das macht, dann ist das eine reine Entscheidung von YouTube aus finanziellen Interessen. Ja. Und deswegen, also ich finde es toll, dass YouTube sich für dieses Thema einsetzt, weil sozusagen sie aber auch finanziell davon betroffen wären, von allen am meisten. Deswegen ist es halt auch einfach ein finanzielles Interesse, aber das finde ich völlig gerechtfertigt auch, dass sie das tun. Und ich finde es auch cool, dass YouTuber dazu aufgefordert werden, sich zu dem Thema politisch zu äußern. Es ist natürlich ein bisschen fadenscheinig dann wieder, dass sie halt eigentlich benutzt werden, um Lobbyismus zu betreiben zumal und dass sie davon nichts wissen. Zumal YouTube gar nichts sonst sagt. Und ne? das ist halt genau das Ding. Also sie sagen, in dem was Fall in dem machen Moment. Sie das Maul auf, aber jetzt, wo es in den eigenen Kragen geht, ist plötzlich die Chefin da. Ich finde es schade. Also das Ding ist, ich möchte YouTube gerne dabei unterstützen, etwas gegen Artikel 13 zu unternehmen, weil ich der Meinung bin, und das hat Timo uns ja auch noch mal erklärt, dass Artikel 13 tatsächlich gefährlich sein könnte für das Internet und für die Art und Weise, wie das Internet funktioniert und so wie wir auch alle groß geworden sind. Ne? Dass wir diesen Podcast hochladen können auf Spotify, dass wir auf YouTube einfach anfangen konnten, Videos zu machen und auch, dass du zum Beispiel ganz viel Content machst, der halt auf Filmtrailern basiert und so weiter. All diese Dinge gehören zum Internet und natürlich müssen Urheberrechtsinhaber auch irgendwie fair vergütet werden, aber das so radikal in die andere Richtung potenziell zu kippen, und das ist halt das Ding, das betont Timo auch nochmal in meinem Video und auch generell, es ist halt noch nicht klar, was in diesem Artikel drinsteht. Und deswegen jetzt Panikmache zu machen, sendet halt nicht die richtige Botschaft. Die richtige Botschaft muss sein, lass uns einen geilen Kompromiss finden, der für alle Seiten fair ist. Und deswegen unterstütze ich YouTube dabei gerne, aber ich möchte sie halt dabei unterstützen, dass die korrekten Informationen und so weiter gemacht werden. Nur die ist halt die Frage, in der heutigen Zeit, man sieht es ja bei Trump, ist es vielleicht tatsächlich sogar die klügste Art und Weise, auch wenn ich sie nicht gut finde. Weil vielleicht funktioniert es am Ende doch besser, als ich denke, weil am Ende ist es halt Populismus. Ne? Es ist halt Populismus, meiner Meinung nach, wenn man mit übertriebenen, falschen Informationen Stimmung macht gegen etwas. Und das ist letztendlich das, was hier gemacht wurde. Und vielleicht ist gerade in der heutigen Zeit das, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Da sage ich Word und ich sage vor allen Dingen, Robin Blase, was ist da los? 3 Videos in 2 Wochen. Ja. Ich sag dir, das Internet, jetzt wo es dann demnächst dem Ende zugeht, explodiert es kurz vorher nochmal. Du musst doch einmal kurz das mitnehmen. Ich meine, es endet ja mit einem Knall meistens bei solchen Sachen. Es wird ja wahrscheinlich, wenn das Universum explodiert oder implodiert, ja dann genauso sein. Und das fühlt sich gerade ähnlich an. Und wenn jetzt nochmal dann tatsächlich die Tage von mir eins kommt, dann steht die Zeit. Dann ist alles vorbei. Steht die Zeit still. Also freut euch darauf. Ansonsten, wir hören uns weiterhin in diesem Podcast einfach Woche für Woche. Genau. Und falls ihr es noch nicht gehört habt, bei Beste Vaterfreuden war ich jetzt auch dabei. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet weiterhin meine Stimme, leider ohne David. David, die haben mich schon präventiv eingeladen für den Moment, wo du dann Vater wirst. Ja, wir hatten jetzt beim Podcast Spotify-Dinner, hatten wir sie wieder getroffen. Und da sagte ich schon, es könnte natürlich bei mir durchaus sein, dass da ganz viele uneheliche Kinder irgendwo draußen rumlaufen, von denen ich nichts weiß. Deswegen könnte man mich eigentlich provisorisch prophylaktisch einladen. Genau, was würdest du machen, wenn du morgen Vater werden würdest? Genau, oder da du vielleicht Vater bist, wie fühlt sich das eigentlich so an? Wie fühlt sich das an, potenziell Vater zu sein? Ja, cool. Hört da mal rein und wir sehen uns dann nächste Woche. Genau. Hören uns.